Erster ein Lied von David. Israel soll sagen, Jahwe war auf unserer Seite. Zweiter Jahwe war für uns. Das war gut, als Menschen gegen uns kämpften. Dritter die Feinde waren wütend. Sie wollten uns fast lebendig fressen. Vierter das Wasser war gefährlich. Ein tiefer Fluss floss fast über uns. Fünfter das wilde Wasser floss fast über uns weg. Sechster wir loben Jahwe. Er gab uns nicht an die Feinde. Siebter wir sind wie ein Vogel geflohen. Die Falle ging kaputt. Wir sind frei. Achter Jahwe hilft uns. Er machte den Himmel und die Erde.